Everywhere we go, it's the same. Überall, wo wir hinkommen, ist das Gleiche. If there's a front row, everyone makes sure that they sit farther back. Wenn es da eine erste Reihe gibt, dann tun auch alle dran denken, dass sie auch hinten sitzen. And, but thank God for those who do sit in the front row. And aber Gott sei Dank für die, die in der ersten Reihe sitzen. I like when people sitzen. Sit to the front. It's so much better because, see, I have very bad eyesight and everybody else is just a blur except those who sit in the front seat. And, ich liebe es, wenn die Leute in der ersten Reihe sitzen, weil ich so ein bisschen verschwommene Augen habe manchmal und dann kann ich doch immer noch die so in der ersten thank Reihe you sehen. For coming up front and, Dankeschön fürs Vorkommen. But we had this method in our church in Finland. We would actually put wheels on the front church and move it to the back, and then so the next row was actually sitting in the front. Wir haben diese Methode in Finnland in der Gemeinde gehabt, dass wir da so Rollen an den Stühlen gehabt haben in der ersten Reihe, und wir konnten sie einfach nach hinten schieben. When I used to preach in the schools in Finland, als ich predigt habe in der Schule in Finnland, they always used to sit next to the windows, back, immer and like a an big Fenstern und auch hinten. And so. I mean, it's normal, it seems, isn't it, like that? Ich glaube, das ist ganz normal. Okay, well, let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you for this worship tonight. Vater, wir danken dir für diese Anbetung. And right now, we come before you in our hearts. Und Herr, wir kommen jetzt vor dich mit unseren Herzen. Our whole lives are an open book before you. Unser ganzes Leben ist ein offenes Buch vor dir. And we are thankful. Und wir sind dankbar. That you know us so well. Dass du uns so gut kennst. You know our thoughts. Du kennst unsere Gedanken. You know our motives. Unsere Motive. God, you know our desires. Du kennst unsere Wünsche und Verlangen. God, you know the hurts and sorrows and the joys. Du kennst unsere Verletzungen und unser Leid, aber auch unsere Freuden. God, you even know areas where we're not even, we don't even know if we're honest with ourselves. Und du kennst auch Bereiche von uns, wo wir noch nicht immer selbst wissen, ob wir mit uns selbst ehrlich umgehen. And yet you love us so deeply. Und doch liebst du uns so mit deiner tiefen Liebe. And you are so patient with us. Und du bist so geduldig mit uns. Teaching us. Indem du uns lehrst. Drawing us. Uns ziehst. Changing us. Uns verwandelst. Cleansing us. Uns reinigst. Encouraging us. Uns ermutigst. And you are with us, Lord God. We thank you that you are with us to the very end. Und du bist bei uns. Wir danken dir, dass du bei uns bist bis zum Ende. So we pray you bless this word to our hearts. Und wir bitten dich, dass du dieses Wort jetzt in unserem Herzen zum Segen werden lässt. Bless Pastor Rob and Mary as they are on vacation. Segne Pastor Rob und Mary, da sie ja im Urlaub sind. And we pray, Lord, you bless this night. Und Herr, bitte segne diese Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, I see, we've been here how long now, honey, since... Wir sind jetzt schon wie lange hier? 6 weeks, we've been here 6 weeks. 6 Wochen. And people have still been very nice to us. Oh, und die Leute sind immer noch nett zu uns. Except for the grocery lines, but that's different. That's. Is that then in the grocery stores? Im Lebensmittelhandel praktisch, in der Schlange, da waren sie nicht so freundlich. People talked the people behind the cashiers, they talk to you. Und Leute hinter der Kasse, die sprechen mit dir. And even if you say to them, und selbst wenn du ihnen etwas sagst, I don't speak German. Oh, ich spreche kein Deutsch. Doesn't matter. Spielt keine Rolle. They speak German, and that's all that matters. And so, und das ist das, was interessiert. I have never been told to move through a grocery line so fast in my life. Schnell, schnell, raus, schnell. I was like, okay. Mir hat das auch niemand beigebracht, wie man so schnell durch eine Kasse durchkommt. I'm just schnell throwing durch. The food in the basket, you know. Let's go, honey, hurry up, we're out of here, you know. She's angry at us, you know. Wir hauen das Essen praktisch einfach in den Einkaufskorb rein und raus damit, weil sie ist schon ärgerlich mit uns. So that's an adventure, but. Das ist ein echtes Abenteuer. We are touching the tomatoes, though. That is something that we are doing. We're touching the vegetables, and that's. Und wir rühren auch die Tomaten an und das Gemüse. We're over that now, so. Aber jetzt sind wir schon dran. Okay, if you have your Bibles, wenn wir die Bibeln dabei haben, please open up to 1 Peter 1. Schlag mal auf 1. Petrus 1. And we look at verse 3 and 4. Und wir schauen uns Vers 3 und 4 an. How many have gotten used to the trams going back and forth? Wer hat sich schon an die Straßenbahn draußen gewöhnt? Don't even notice it, do you? Na, ihr erkennt es gar nicht mehr. Right, it's like nothing, right? Ist wie nichts. I just think it's so unique when it goes by and nobody moves. They're just. Ich habe gedacht, das ist so einzigartig, wenn das hier vorbeifährt und niemand bewegt sich. The building shakes and nobody's afraid. Das Gebäude, es wackelt, aber niemand hat Angst. That's not in America. We'd go earthquake and we'd all be running out of the door at the same time. So. In Amerika wird man Erdbeben schreien und alle werden schon draußen zur Tür. It's so amazing how peaceful people are here. Erstaunlich, wie friedlich die Leute hier sind. Incredible. Unglaublich. See. Okay, 1 Peter 1. It says here, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. To obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. And then 2 Peter, dann 2. Petrus, 1, Kapitel 1. Verse 2, 3 and 4. Verse 2, 3 und 4. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life in godliness through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. For by these he has granted to us his precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world. By lust. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das wie Begierde in der Welt ist, entflohen seid. And then turn with me to one last passage, Acts 26. Letzte Schriftstelle soweit, Apostelgeschichte 26. You're doing so well, Axel, really, you are fantastic. Es funktioniert noch ganz gut. Thank you for translating yourself about that. I like that. So it's always important for translators to edify themselves and translate when someone is edifying them. Okay? Es ist immer gut, wenn der Übersetzer sich selbst aufbaut oder aufgebaut wird und dann noch übersetzt, was er hört. Thank you. Good. All right. Good. Okay. Now, Acts 26. Apostelgeschichte 26. And let's look at verse 28 and 29. Verse 28 und 29. And Paul had just shared the gospel with King Agrippa. Der Paulus hatte gerade das Evangelium dem König Agrippa weitergegeben. Who knew of what was going on in Jerusalem? Der ja auch wusste, was da in Jerusalem los war. And Agrippa replied to Paul. Agrippa antwortete da dem Paulus. In a short time, you will persuade me to become a Christian. In kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. And Paul said, I would wish to God that whether in a short or long time, not only you, but also all who hear me this day might become such as I am, except for these chains. Paulus aber sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Fesseln. I thought this was a very interesting statement. Ich habe mir gedacht, das ist eine sehr interessante Aussage. Here is Paul talking to a king. Da ist Paulus und er spricht mit einem König. King Agrippa. König Agrippa. Agrippa in English means when I grab a hold of something. King Agrippa, I grab a something, you know. Als der, den ich greife. And here he is talking to King Agrippa. Und da spricht er mit dem König Agrippa. And he's sharing the gospel. Er gibt ihm das Evangelium weiter. And this king, of course, is rich. He's royalty, and he has everything per se. Dieser König ist natürlich reich. Er ist ein König und er hat sozusagen alles. Except außer eternal life. Ewiges Leben. I wish, King, that you were like me. Ich wünschte, König, dass du so wärst wie ich. Except for these chains. Naja, die Fesseln nicht. That's a good thing. Das ist schon gut. How many here wished wie viele Leute hier that your friends or your relatives, dass eure Freunde oder eure Verwandten, unsaved, die Ungeretteten, would be going to heaven? In den Himmel kämen. How many here would wish that everyone you prayed for would actually get saved, be transformed, and change their name to Billy Graham Agrippa? No, no. Wie viele Leute würden sich wünschen, dass alle Leute, die ihr kennt, die noch nicht gerettet sind, gerettet würden, verwandelt würden und ihren Namen auch wechseln würden in Billy Graham Agrippa? Thank you. Very good. I like that. He's. Whew. Ich mag das. But this is. What's that? He said it's. It was not complete. Okay. So, thank you for that. Thank you. Good to have translators. By the way, this is another fascinating thing about our church here. Das ist eine weitere faszinierende Sache an unserer Gemeinde. Everyone can translate. Jeder kann übersetzen. Everyone. I'm like, alle können übersetzen. We're sitting back there and the person's up there and they're looking for the word and they just look out in the audience and like 10 people go, ja. Hier steht der Übersetzer, da sind die Leute. Der Übersetzer schaut und sagt, ah ja, da ist mein Wort. People look at me and they go, Ausgang. Get out of here. Eingang. You go. Go. Eingang, Ausgang. You know, just go. But I love this. People just speak right back to you. I love that. It's Leute sprechen direkt zu dir zurück. But the reason I'm sharing this, der Grund, warum ich das sage, is because often we look at the tragedies today. Oftmals schauen wir uns die Tragödien an, die heutzutage passieren. What has happened in America and was passiert ist in Amerika? And what is happening across the world? Oder was passiert ist irgendwo in der Welt? And we say, what a tragedy. Was für eine Tragödie. So many deaths. So viele Tote zu beklagen. So much sickness. So viel Krankheit. So much sorrow. So viel Leid. And that is true. Und das ist ja wahr. And we look at these tragedies. Und wenn wir diese Tragödien anschauen, but the greater tragedy, da gibt's noch eine viel größere Tragödie, is that these people, dass nämlich diese Leute, if they did not know Jesus Christ in their tragedy, dass vielleicht diese Leute in ihrer Tragödie Jesus Christus nicht gekannt haben. I remember Jesus talking to some religious people. Ich erinnere mich daran, wie Jesus zu religiösen Führern spricht. And they asked about, you know, he said, do you think that when this wall fell and killed all of these people? Er sagt, was denkt ihr, als diese Mauer da niederfiel und so viele Menschen umbrachte? That they were greater sinners than the Samaritans. Waren das größere Sünder als die Samariter? No, actually the greatest tragedy was they did not know Jesus Christ. Nein, die größte Tragödie ist, dass sie Christus nicht kannten. We say, wir sagen, like to our friends who maybe they are like King Agrippa's. Zu unseren Freunden, vielleicht sind sie König Agrippa. Maybe they're rich. Vielleicht sind sie reich. Maybe they're intellectual. Vielleicht sind sie sehr intellektuell. And that's wonderful. Und das ist wunderbar. Paul never said to the king, by the way, you're going to have to become a slave. Paul never said to the king. Paulus sagte nie zum König, hey, nebenbei, du musst auch Sklave werden. He never said to the Roman soldiers, you're going to have to give up your jobs. Und er sagte nicht zu den römischen Soldaten, ihr müsst jetzt eure Arbeit aufgeben. But he said, I wish that you were as I am. Er sagte, ich wünsche, dass ihr so wärt wie ich. God has given each one of us. Gott hat jedem einzelnen von uns the amazing tools for life. Ganz erstaunliche Instrumente und Werkzeuge fürs Leben gegeben. He gave us the words of life. Er gab uns die Worte des Lebens. He gave us the Holy Spirit. Er gab uns den Heiligen Geist. He gave us his promises. Er gab uns seine Verheißung. He gave us his son. Er gab uns seinen Sohn. He gave us hope. Er gab uns Hoffnung. He gave us resurrection life. Er gab uns Auferstehung. He gave us all things. Er gab uns alle Dinge. It's like a toolbox in the heart, in a way. Es ist wie ein Werkzeugkasten, den ich im Herzen trage. But did you know, habt ihr gewusst, that in you dass in euch Jesus Christ. Jesus Christus ist. You know, we read the story. Ihr lest ja diese Geschichte. Jesus is in the boat. Jesus ist im Boot. He is not that far away. Und er ist gar nicht so weit weg. He is in you. Er ist in dir. He is in you. Er ist in dir. And God has given you also the words of eternal life. Und Gott hat euch auch God has given you the words of eternal life. Die Worte des ewigen Lebens gegeben. God has given us prayer. Gott hat uns Gebet gegeben. Oh, isn't it great? How many here have ever had a prayer answer? And I say it again, my wife and I have had so many prayers answered, except for the lotto. But that, we're working on that. Viele Leute haben schon mal ein Gebet beantwortet bekommen, nicht wahr? Meine Frau und ich, wir arbeiten dran beim Lotto. Thank God, God didn't just drop us off in this life and say you're on your own, figure it out. Gott sei Dank, dass Gott uns nicht einfach uns selbst überlässt und sagt, schau, hey, probier es doch selbst aus, wie es funktioniert. But Romans 8:28 says that God works all things together for his purpose. Aber vielmehr sagt Römer 8:28, dass Gott doch alle Dinge zusammen zu seinem Zweck wirkt. God has given us his love. Gott hat uns seine Liebe gegeben. So we don't have to try to manufacture it. Also brauchen wir nicht es selber zu produzieren. God has given us his life. Gott hat uns bereits seine Liebe gegeben. One man said, ein Mann sagte, why did God choose such sinners? Warum hat Gott solche Sünder gewählt? To bring his message. Um seine Botschaft zu bringen. And this preacher said, und der Prediger sagte, because there was no one else on the earth. Na, da gab es niemand anders auf der Erde. God took us. Gott hat uns genommen. Forgave us. Er hat uns vergeben. Gave us his righteousness. Hat uns seine Gerechtigkeit gave us his gegeben. Forgiveness. Hat uns seine Vergebung geschenkt. And here we are. Und hier sind wir. In Genesis 50. Im ersten Buch Mose 50. Yeah. Verse 20. Vers 20. God took Joseph. Der nahm Gott den Joseph. And put him into the midst of an evil kingdom. On Egypt. Brachte ihn direkt inmitten eines bösen Königreichs, Ägypten. And he saved many lives. Und er errettete viele Menschen. In our workplaces, an unserem Arbeitsplatz, we look around, da schauen wir uns um, and we say, und wir sagen, boy, I wish they had eternal life. Oh, ich wünschte, sie hätten ewiges Leben. You know what I think the chains are? Wisst ihr, was die Ketten sind? I often think, I wish they had eternal life, but I hope they don't have my problems. Ich wünschte, dass sie ewiges Leben haben, aber ich wünschte, dass sie vielleicht nicht meine Probleme haben. I hope they get saved, but I hope they don't have my weaknesses. Ich hoffe, dass sie gerettet werden, aber nicht meine Schwächen haben. I hope you receive Jesus Christ, but I hope you don't have, you know, bad eyesight or something that's negative, you know, hoffe, that I might have. Ich hoffe, dass ihr ewiges Leben empfangt, aber nicht wie ich. Something that I might have that could be negative. Etwas, was negativ ist. Because our greatest desire. Denn unser größter Wunsch ist, is that people would know Jesus Christ. Dass Menschen Jesus Christus wüssten. Jesus Christ said he was the way, the truth and the life. Jesus Christus sagte, er ist der Weg, and die Wahrheit and he came to give that life. Und er kam, um dieses Leben zu geben. Psalm 39 verse 4. Psalm 39 Vers 4. Psalm 119 verse 19. Psalm 119 Vers 19. Says we're here just for a season. Da heißt es, wir sind einfach hier nur für eine kurze Zeit. So God remind us that our days are numbered. Gott möge uns daran erinnern, dass unsere Tage gezählt sind. And that our life is fleeing away. Und dass unser Leben einfach davonhuscht. 1 Corinthians 7 verse 31. 1. Korinther 7 Vers 31. 31. Says God gave us a lot of things on this earth. Gott gab uns eine Menge Dinge hier auf der Erde. For our use. Zu unserem eigenen Verwendung. So use them well. Also verwendet sie gut. Just don't fall in love with them. Aber verliebt euch nicht damit. Just don't become attached to those things. Und haltet euch daran nicht fest. God has given you your wisdom. Gott hat euch ja Weisheit gegeben. God has given you your strength and your joys. Er hat euch Stärken gegeben. God has given you your friends. Gott hat euch Freunde geschenkt. Even God has given us difficulties to learn from. Auch hat uns Gott Schwierigkeiten gegeben, auch dass wir davon lernen. Now I know we are in a perfect society. Wir wissen, ich weiß, wir sind ja in einer vollkommenen Gesellschaft. Everything runs on time. Alles geht genau nach der Zeit. In Finland we call it the land of no mistakes. In Finnland sagt man dazu, dass das Land, das keine Fehler hat. The land of no mistakes and the land of a thousand lakes. Das Land ohne Fehler und das Land der tausend Seen. And like I said, I would ask someone who'd studied 10 years of university English, do you speak English? Ich habe jemanden gefragt, der 10 Jahre an der Universität Englisch studiert hat, sprichst du Englisch? No. Nein. Because if they can't speak it perfectly, they're not going to speak it. Denn die Finnen, wenn sie es nicht perfekt sprechen können, sprechen sie kein Englisch. The land of no mistakes. Das Land ohne Fehler. How many here have made mistakes? Wie von euch haben Fehler gemacht? Oh, only a few. The rest of you just say, well, I thought I made a mistake, but I was wrong. Also die meisten von euch sagen ja, aber einige von euch sagen, naja, ich habe drüber nachgedacht, aber ich glaube, es war verkehrt. Isn't it great with God that you can get back up again? It's great with the Lord that you can get back up again. Es ist großartig mit dem Herrn, dass ihr immer wieder aufstehen könnt. and have forgiveness. Und Vergebung haben. God has given us everything, even for our failures. Gott hat uns alles gegeben, selbst für unser Versagen. To get up. Auf dass wir wieder aufstehen können. Failure is never final. Versagen ist nie schlussendlich. God has given us these tools. Gott hat uns diese Werkzeuge gegeben. For life. Zum Leben. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? There are some days when I am sad. Da gibt es Tage, wo ich traurig bin. And there are some days when I'm even depressed. Und es gibt Tage, wo ich gar deprimiert bin. 30 seconds, 40 seconds. 30 Sekunden, I'm depressed. 40 Sekunden bin ich deprimiert. I grab a joke book. Dann nehme ich mir ein Witzbuch. Witzebook. Do they have joke books here? They do have joke books here. Oh, that's ja. Good. They have joke books here. Good. Do you read a joke book, Gerald? Gerald, you do? Solche Bücher. You do? Witzebücher. I read joke books. Ich lese solche I read funny stories. Lustige Geschichten. I read stories about people that have failed so miserably and yet they are successful. Über Leute, die so ärmlich versagt haben und doch erfolgreich sind. It's incredible. Unglaublich. The people who have failed the most seem to be most successful. Why? Die Leute, die am meisten versagt haben, sind die erfolgreichsten. Warum das? Because they write books. Weil sie Bücher lasen. About failure. Über Versagen. And everybody buys them. Und jeder. And reads them. And then does the failures. And that guy makes $1 million off of your desire to read about his failures to feel better about yourself. Also er schreibt einfach Bücher über sein Versagen und macht sein Geld damit, dass du dieses Verlangen hast zu lesen über dein Versagen. But I'm so motivated. Bin so motiviert. That if God is faithful with everyone, he'll be faithful with me. Wenn Gott treu ist mit jedem, dann wird er auch treu mit mir sein. And if God can use a donkey, well, he can use me. Wenn Gott einen Esel verwenden kann, mich sicherlich auch. And I love this. Und ich liebe das. This is the heart of God. Das Herz Gottes. Oh, if you could just say to someone, I wish you were as I am. Ich wünsche, dass du so wärst wie I ich. I wish you knew the Lord. Ich wünsche, dass du den Herrn kennst. And now that you know the Lord, und da du jetzt den Herrn kennst, I really wish that you would know him more. Da wünsche ich mir, dass du ihn noch besser kennenlernst. Paul said a great statement in Philippians 3. Paulus sagte eine großartige Aussage in Philipper 3. Verse 12. You know what he said? Wisst ihr, was er da sagt? He said, I want to get to know the one who knows me. Ich möchte den kennenlernen, der mich kennt. I want to get to know who is this Savior of mine. Ich möchte einfach wissen, wer ist dieser Erretter von mir? And I want to know the power of his resurrection. Und ich möchte einfach die Kraft seiner Auferstehung erfahren. I want to grab a hold of that. Ich möchte mir das einfach ergreifen. Ich möchte das wissen. Because you know, I want to say this that no matter where you are. Denn ich möchte euch das sagen, egal wo ihr jetzt steht. You are like an air freshener in a stinking world. Ihr seid wie ein Lufterfrischer in einer stinkenden Welt. You are fresh air. Ihr seid frische Luft. You are the hope. Ihr seid die Hoffnung. You are the hope of people's lives. Ihr seid die Hoffnung, die andere Menschen haben. What who you have in your life? Wen habt ihr in eurem Leben? Who answers your prayers? Wer beantwortet eure Gebete? Who has given you purpose? Wer hat euch Zweck gegeben? You see, we're not asking people to leave their jobs. Wenn ich Leute bitte, da ihren Arbeitsplatz zu verlassen. We're not asking people to do anything really. Ich bitte nicht Leute, ihren Arbeitsplatz zu verlassen oder irgendwas anderes zu tun. But to get to know Jesus Christ. Nein, es geht vielmehr darum, dass sie Jesus Christus kennen. In their situations. Jesus Christus kennenlernen in ihren Situationen. I think the greatest thing about the ministry here. Ich glaube, das Großartigste hier an dieser Gemeinde. And in every ministry, a believing ministry throughout, not only Austria but the world. Und das geht eigentlich für jeden Gemeinde, für jeden Dienst in der ganzen Welt. Is that God wants to give us Himself. Gott möchte sich selbst uns schenken. So that we don't have to do it ourselves. Auf dass wir es nicht selber tun müssen. God even gives us the power to believe. Gott selbst gibt uns die Kraft zu glauben. And the power to rest. Und auch die Kraft zu ruhen. And the power to trust. Und auch die Kraft zu vertrauen. And it is the Lord that changes us. Und es ist der Herr, der uns verwandelt. It is God who gives us the faith to believe. Es ist Gott, der uns das den Glauben gibt, zu vertrauen. And I'm tired of trying. Und ich bin schon müde, es selber zu versuchen. God gives us the power to hate sin. Und Gott gibt uns die Kraft, Sünde zu hassen. And to love himself. Und uns zu lieben. To love each other. Und einander zu lieben. God gives us the power. Gott gibt uns diese Kraft. It's not forceful. Das ist nicht etwas, was mit Zwang funktioniert. But he has given us everything. Sondern vielmehr, er hat uns bereits alles gegeben. God took a Joseph. Gott nahm einen Josef. And brought him into Egypt. Und er brachte ihn nach Ägypten. And gave him the wisdom to be there. Und er gab ihm die Weisheit, dort auch zu sein. How many, I'm not going to ask you to raise your hands. Wie viele von euch, ich möchte nicht, dass ihr jetzt How many geht. Have ever had problems in their workplace? Wie viele Leute haben je Probleme gehabt am Arbeitsplatz? With another person. Mit einer anderen Person. With someone much higher. Mit jemandem, der vielleicht weit über ihm stand. With someone much lower. Oder jemand, der unter ihm war. How many don't have a problem in your workplace because you don't have a job? Wie viele Leute haben gar keine Probleme mit dem Arbeitsplatz, weil ihr habt gar keine Arbeit. And therefore this doesn't even apply to you. Das lässt sich gar nicht euch anwenden. But you have a problem because you want a job. Aber du hast vielleicht ein Problem, weil du eine Arbeit haben möchtest. Right. You know what God does? Wisst ihr, was Gott tut? He lets these things come. Er lässt diese Dinge einfach kommen. So that we can come to him. Auf dass wir dann zu ihm damit kommen. And in humility God can lead us. Und in Demut, Gott kann uns so führen. I remember Ich erinnere mich daran. With my wife, es war so mit meiner Frau. I was working in construction. Zu der damaligen Zeit habe ich auf dem Bau gearbeitet. Cement. Dirt. Dreck. All the things that I like to play with normally. All die Dinge, womit ich gerne spiele normalerweise. I love dirt. Ich liebe Dreck. And when I, you know, that's a man, cement, tough muscles, you know, das ist ein echter things Mann. Like that, you know. Beton, Muskeln. When you're done lifting cement, you have like you're just, you know, huge. Wenn du fertig bist mit dem Zement, dann like I am right now. So wie ich jetzt bin. But I enjoyed it. I loved it. But it began to take a physical toll on my body. Plötzlich musste dann auch am Körper dafür zahlen. Began to affect our marriage. Es hat einen Einfluss gehabt auf unsere Ehe. Because with so much jackhammering, I couldn't hear my wife anymore. Bei so viel Presslufthammerarbeit konnte ich gar nicht mehr meine Frau hören. Are you the only one that understood that joke, Gerald? I'm just joking. But you know, it began to take a physical toll. We began to pray. We didn't see a solution. I didn't know about what else to do with my life. Es hat einfach mich physisch schon total belastet und wir haben gebetet und ich wusste gar nicht mehr, was wir tun sollten. But God gave us prayer as a tool. Aber Gott hat uns Gebet gegeben als Werkzeug. God gave us his peace. Gott gab uns seinen Frieden. God gave us his hope. Gott gab uns seine Hoffnung. And then God led us to a perfect place. Und hat Gott uns an einen vollkommenen Ort gebracht. You know, God is always leading us to himself. God is always leading us to himself. Gott führt uns immer zu sich selbst. I think we come to God all the time. Und wir können immer zu Gott kommen, zu jeder Zeit. And Jesus says, Jesus sagt, boy, if you were just like me, wenn du nur so wärst wie ich, I give you eternal life. Ich gebe dir ewiges Leben. I give you my life. Ich gebe dir mein Leben. I give you myself. Ich gebe dir I am not in chains. Mich selbst. I give you myself. Ich gebe dir mich selbst. I bet you a lot of people here pray when they're at work. I know Dragon does when he's driving. Ich weiß, viele Leute beten, wenn sie arbeiten. Ich weiß, der Dragon macht das sicher. I know when Dragon's driving, a lot of people around him are praying also. Ich weiß, wenn der Dragon fährt, dann werden auch viele Leute um ihn herum beten. The rewards you're going to get and what you've given other people for your driving is going to be tremendous, Dragon. Die Belohnung dafür für deine Fahrweise im Himmel, die wird großartig sein. Often we want to change our work and maybe that's possible. Oftmals wollen wir unseren Arbeitsplatz einfach verändern und vielleicht ist es auch möglich. But I think God wants to change us. Aber ich glaube, zunächst möchte Gott uns selbst and give us wisdom in the work. Und uns einfach Weisheit für die Arbeit geben. There was a man that got a new job. Da gab es einen Mann, der hat einen neuen Arbeitsplatz bekommen. The previous person he left because of difficulties. Die vorherige Person, die musste gehen wegen Schwierigkeiten. But he left three envelopes on the desk. Und da waren dann drei Briefumschläge auf dem Tisch. And he said, open in case of emergency only. Öffnet diese Briefumschläge nur im Fall eines Notfalls. Well, it didn't take long. Das brauchte nicht lange. When he got into a problem with his office. Als er ein Problem hatte mit seinem Büro. And he opened up the first envelope. Er öffnete den ersten Briefumschlag. And it said, blame someone else. Beschuldige jemand anders. So he began to blame some other people in other offices and other departments. Also fing er an, die Leute zu beschuldigen, in anderen Büros, in anderen Abteilungen, er beschuldigte jeden. And it worked for a while. Das hat eine Weile funktioniert. But then the problems got worse. Dann wurden die Probleme aber schlimmer. So then he opened up the second envelope. So nahm er den zweiten Brief und öffnete ihn. And that envelope said, reorganize, make it look like you're changing. Du es einfach reorganisieren. Lass es so ausschauen, als würdest du es alles einfach umändern. So that's what he began to do. Also hat er damit angefangen. Reorganized the office, got new people in, fired the old people, moved things around. Hat alles reorganisiert, hat Leute gefeuert, hat sich hin und her bewegt, neue eingestellt. But he never changed. Er hat sich aber nicht verändert. Never changed anything. Er hat eigentlich nichts verändert. And then it got worse. Dann wurde es noch schlimmer. And finally he opened up the third envelope. Und schließlich öffnete er den dritten Brief. And it said, und es sagte, prepare three envelopes. Bereite bitte drei Briefe vor. You see, that's the easiest way, isn't it? So ist es am einfachsten. But God says, aber Gott sagt, come to me. Komm zu mir. All you who are weary and heavy laden. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. And I will give you rest. Ich werde euch Rast geben. We don't have to avoid problems. Du musst Probleme nicht vermeiden. We don't have to deny them. Du musst sie auch nicht we don't even verleugnen. Have to deny our feelings. Du musst auch nicht deine Gefühle verleugnen. We just keep coming to the Lord. Wir kommen einfach immer wieder zum Herrn. Because God will give you everything you need. Denn Gott wird dir all das geben, was du brauchst. For life. Für das Leben. And godliness. Und für die Gottseligkeit. I can't explain it. Ich kann das nicht erklären. I don't know how God will do it in your life. Ich weiß nicht, wie Gott das in eurem Leben tun wird. But I know He will. Aber ich weiß, and I know God will be faithful to you. Und ich weiß, Gott and He will answer your prayers. Und wird eure Gebete and He will give you the tools and the thoughts and the desires that you will need for this life. Und wird euch die Werkzeuge geben und auch die Verlangen für dieses Leben. That's what He says in His Word. Und das verspricht in seinem Wort. So, it's a great desire. Und das ist ein großartiger Wunsch. Now we are the children of God. Jetzt sind wir Kinder Gottes. God has changed us. Gott hat uns verwandelt. He has given us eternal life. Er hat uns ewiges Leben gegeben. And one day, und eines Tages, when we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, we're going to be completely changed. Werden wir vollständig verwandelt sein. Perfect. Perfekt. We will be like He is. Wir werden so sein, wie er ist. We're looking forward to that. Und wir freuen uns schon drauf. But until then, aber bis dahin, really, until then, aber bis dahin, boy, do we need Him a lot, don't we? Wie sehr brauchen wir ihn. Now that is a translator who is really getting into the message. I like that. You are really into the message, Axel. Thank you. Ich bin voll bei der Botschaft dabei. I had a translator that used to actually finish my sentences in Finland before I would even get there. Ich hatte einen Übersetzer in Finnland, der hat meine Sätze einfach abgeschlossen, bevor ich da fertig war. It was like it was almost like the psychic church. Es war wie diese psychische Gemeinde. I would say it and he would finish it. I would say it and you would finish it. Er würde es sagen und ich würde es abschließen. I have friends who do that too. Es gibt Leute, die tun das auch. I say a sentence. Ich sage einen Satz. And they finish it. Und sie schließen ihn ab. That's a complimenter, yes. I like doing that. Don't you like doing jemand, that? Der, einen ergänzt. The other day I was at a. Anderen Tags war ich bei. Just try it with somebody. Don't even finish your sentence. Just stop halfway through. The other day I was at a. Versuch's einmal. Den anderen Tag da war ich bei. And they'll go store. Naja, vielleicht in einem Laden. You just and you know police station. You answer completely differently. No, police station. Nein, ich war auf der Polizei, nicht im Laden. And I was there because I had a. Und ich war dort, weil ich ein. Headache. Weil ich einen Kopfschmerz hatte. No, a toothache. Nein, es war Zahnschmerz auf der Polizeistation. I like doing that with people. Und ich liebe das. But you know what? I'll say this in closing. Aber ich sage jetzt Folgendes im Abschluss. Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Jesus Christus, er ist der Urheber und der Vollender unseres Glaubens. If he saved you, wenn er euch errettet hat, he will be faithful to be with you. Er wird treu sein, auch bei euch zu sein. And direct you, euch zu leiten. And bring you right to the end. Und euch wirklich bis hin zum Ende. He is the author and finisher of your faith. Er ist der Urheber und auch der Vollender. So you know the tragedy is not that we that people die necessarily, but the tragedy is if we've never lived at all. Aber die Tragödie ist nicht, dass Menschen sterben, sondern dass wir nicht zum wirklichen Leben gekommen sind. And we never knew our purpose and enjoyed the life that Jesus Christ gave us on this earth. Und wir haben vielleicht nicht unseren Zweck kennengelernt und das Leben einfach genießen können, was Jesus Christus auf Erden. Enjoy the Lord. Den Herrn zu genießen. Enjoy your prayer times. Genieß den Herrn. Genieß deine Gebetszeit. And enjoy it. Genieße das. Get to know Jesus Christ as much as possible on this earth. Lerne Jesus Christus so gut wie möglich kennen hier auf dieser Erde. It's wonderful. Es ist ein Father, thank you for this evening. Vater, danke für diesen Abend. We thank you for each one here. Wir danken dir für jeden einzelnen hier. Father, we thank you that you know our lives perfectly. Vater, danke, dass du unsere Leben perfekt kennst. You know our needs. Du kennst unsere Nöte. You know our thoughts. Du kennst unsere Gedanken. You know our desires. Unsere Wünsche. Father, you know why you created us. Du weißt, warum du uns geschaffen hast. And you know what we need for that purpose. Und du weißt auch, was wir brauchen zu deinem Zweck. And so tonight we ask you, Lord, deshalb bitten wir dich heute Abend, Herr, to lead us, dass du uns führst, guide us, und leitest. And maybe tonight, und vielleicht heute Abend auch, there's someone here, da ist jemand hier, who does not know in their heart, der in seinem Herzen nicht weiß, where they will spend eternity when they die, wo sie die Ewigkeit verbringen werden, wenn sie sterben, where they are going, wo werden sie hingehen, when time is over, wenn die Zeit vorüber ist.